Die Verhältnisse in Deutschland waren auf dem Wiener Kongress nach freimaurerischen Wünschen geordnet. Preußen blieb schwach, der Deutsche Bund war eine Spottgeburt, der nationale Schwung der Befreiungskriege unterdrückt, aber doch war recht viel Schutt weggeräumt worden. Ein deutsches völkisches Leben konnte sich entwickeln. Unverstanden und missverstanden von den Regierungen wurde es sehr bald, namentlich in den akademischen Kreisen, von Freimaurern eingefangen und in ihren Bannkreis geleitet. Die studentischen Korporationen sind meistenteils Freimaurerwerk. Das Ritual hat freimaurerischen Geheimsinn. Die Verfreimaurerung akademischer Kreise hat von da ihren Ursprung. Der Gründer der Burschenschaft, Daniel Elster, ist negroider Jude. In Deutschland und in anderen Staaten Europas hatte zudem der jüdische Einfluss namentlich durch die Emanzipation der Juden an Bedeutung gewonnen. Sie konnten jetzt unmittelbarer in das deutsche Leben eindringen. Die alten Autoritäten, Königtum und Papst, waren erschüttert, aber noch nicht gestürzt. Der Papst wollte seine gesunkene Stellung heben und ließ den Jesuitenorden wieder zu. Einige Fürsten wandten sich gegen freimaurerische Umstürzler, ohne indes den Juden zu sehen, der überall deutlich hervorgetreten war, oder ihn sehen zu wollen. Sie vermochten nicht, die Äußerungen völkischen Erwachens von den Ideen des Umsturzes zu trennen, verfolgten auch das sich regende völkische Leben und stießen nun dieses umso tiefer in den Bannkreis des Freimaurertums. Hier wurde es nicht seiner selbst willen gepflegt, sondern freimaurerischen Zielen durch Erzeugung von Unzufriedenheiten dienstbar gemacht. Misstrauen zwischen Regierung und Volk wurde gezüchtet. Einen vollen Erfolg hatten Judenheit und Freimaurerei in den skandinavischen Staaten wiederum ungemein vorsichtig davongetragen. Der General Napoleons Bruder und Jude Bernadotte war Kronprinz von Schweden geworden. Hier hatte der Sohn des Königs, Bruder Gustav III., dessen Ermordung durch Freimaurer im Jahre 1792 erwähnt wurde, König Gustav IV. In der kriegerischen napoleonischen Epoche sich dem freimaurerischen Wünschen nicht willfährig gezeigt und war 1809 kurzerhand entthront worden. Sein Onkel, der für ihn schon bei seinem Regierungsantritt die Regentschaft geführt hatte, einer der rührigsten Hochgrad-Freimaurer seiner Zeit, der Herzog von Södermanland, kam als Karl XIII. Auf den Thron und hatte schleunigst nicht Besseres zu tun, als im Einverständnis mit der schwedischen Großen Landesloge, deren System die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland zugehört, eben den französischen General, Bruder und Juden Bernadotte, als Sohn und Kronprinz zu adoptieren, der dies den Schweden anständig bezahlte und später dafür echt jüdisch-freimaurerisch regierte. Ein Zusammenschluss der germanischen Welt war damit für die nähere Zukunft vereitelt, und mit Recht konnten sich die Könige von Schweden aus dem jüdischen Stamme Bernadotta Vicarii Salomonis nennen. Für die gesamte germanische Welt ist es von tiefer Tragik, dass das Land, das in seinen Grenzen die reinsten Bestandteile der nordischen Rasse hat, von einem König aus dem Stamme Juda beherrscht wird. Wir können uns den Triumph des jüdischen Volkes über diese von ihm so gefürchtete nordische Rasse vorstellen. Dieses jüdische Königshaus aus der napoleonischen Epoche blieb, während die nichtjüdischen Könige von Napoleons Gnaden aus dieser Zeit und er selbst verschwanden. In der neuen Welt hatten die unsichtbaren Väter vorsichtig erreicht, dass die neuenglischen Kolonien in Amerika, die späteren Vereinigten Staaten Nordamerikas, nachdem sie sich von ihrem Mutterlande abgetrennt hatten, noch unter Mithilfe des zusammenbrechenden Anciens Regimes des nationalen Frankreichs, das noch im 18. Jahrhundert starke koloniale Gebiete in den heutigen Vereinigten Staaten besaß, ihre Unabhängigkeit errangen. In diesen Vereinigten Staaten sah der Jude eine zweite Macht entstehen, die er dereinst den Engländern in England gegenüberstellen könnte. Ihre Verfassung trug echt freimaurerischen Charakter. Sie sprach dem Volk von Freiheit, um ihm solche vorzuenthalten. Drittens, ungenügende Abwehrversuche. In Deutschland hatten sich einige Staaten unter dem Eindruck der Vorgänge in Frankreich und im eigenen Lande gegen die Freimaurerei gewandt. Kaiser Franz I. hatte sie bald nach seinem Regierungsantritt verboten, ohne sie aber aus seinem Reiche wirklich fernzuhalten. Kurfürst Max IV., der nachmalige König Max I. von Bayern, obschon selbst Freimaurer, hatte gegen das Treiben der Illuminaten eine Verordnung erlassen, nach welcher jede geheime Gesellschaft, die sich zu irgendeinem politischen, religiösen oder angeblich wissenschaftlichen Zweck verbindet und solchen Zweck dem Staat verhehlt oder einen anderen angibt, als sie wirklich bezielt, ihre Mitglieder mögen sich versammeln oder durch Korrespondenz oder Zeichen zusammenhängen, verboten. Unter Minister Freiherr von Montgelas war die Verordnung 1804 erneuert worden. Die Freimaurerorden waren aber dadurch nicht getroffen. Hier ordnete die bayerische Regierung an, dass es den Staatsdienern verboten sei, ihnen anzugehören. Preußen unter König Friedrich Wilhelm III. Ging einen ähnlichen Weg. Der König erließ am 20. Oktober 1789 aufgrund der Erfahrungen, die Preußen hatte machen müssen, ein Edikt wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachteilig werden können. Aus diesem Edikt ist in § 2 klar ersichtlich, wogegen der Staat sich zu schützen gezwungen war, nämlich gegen Verschwörungen aller Art. Ferner heißt es unter anderem, dass Gesellschaften und Verbindungen verboten werden, Zitat, zweitens, worin unbekannten Oberen, es sei eidlich, an Eidesstatt, durch Handschlag, mündlich, schriftlich oder wie es sei, gehorsam versprochen wird. Viertens, welche Verschwiegenheit in Ansehung der den Mitgliedern zu offenbarenden Geheimnisse fordern oder sich angeloben lassen. Fünftens, welche eine geheim gehaltene Absicht haben oder vorgeben oder zur Erreichung einer namhaft gemachten Absicht sich geheim gehaltener Mittel oder verborgener mystischer hieroglyphischer Formen bedienen. Zitat Ende.